Damit haben wir nicht gerechnet, dass der Dialekt sich so halten würde. Da hören wir dem Kind zu, wie es brabbelt und babbelt und Lutscher im Mund den Ball um den Tisch dotzt, die babbische Hände am Tischtuch abwischt, die große Auge zum Vater guckt, den Mund aufsperrt und spricht. Dem Baul sei Papa hat sich auch nicht so aufgeregt. Das mit dem Schreiben ist halt gar nicht so leicht. Die Wörter klingen so und schreiben sich ganz anders. Wie soll denn das einer verstehen? Das mit dem Dialekt, das rafft doch wirklich keiner. Aber spätestens, wenn das Kind alt genug ist, von der Schule zur Uni zu gehen, dann ist der Dialekt verschwunden. Zurück bleibt Hochdeutsch, wie es im Buche steht. Mit dem sozialen Aufstieg kommt die Hochsprache. Und nur die Heimat kann manchmal den Dialekt wieder nachholen. Fühlt sich dann heimisch an, das Gebrabbel und Gebabbel. Ein wenig minder bemittelt, unstolz drauf.